Ich sah dich das erste Mal in dieser Cocktailbar. Mein Herz fing an zu rasen, es hat mein Buffer, man. Ich wusste nicht mehr, wo ich bin, mit Sitz von deiner Gestalt. Mein Gott, ich wusste nicht mehr, war verkalkt. Doch sie ist so schön, jeder Mann steht auf sie und sieht sie nachts heimlich in seiner Fantasie. Yeah. Sie wirkt auf Männer wie Hypnose. In der Frauenwelt, was sie verhasst, ich betone, hat sie doch jeden Mann bezirkt. Man sieht ja nicht an, was sich im Inneren verbirgt. Wenn der Werwolf zu Tage kommt, behauptet sie nur, dass sie ihre Tage bekommt. Dann sperrt sie sich ein und es wachsen ihr Krallen. Die Haare werden grau, Wolfsaugen und es fallen ihr die Kleider vom Leib. Und die Hübsche wurde zu schief, es tut mir leid. Ah. Ich fühle mich dir so nah, mein Herz, das wird ganz warm. Unglaublich mysteriös, meine Seele wird entblößt. Ich spüre, wie es wirkt, und du hast mich besetzt. Verwandelt mit Magie, sodass ich mich verliebe. Yo, das war noch nicht die ganze Geschichte. Hör mir zu, was ich nun berichte. Die Werwolffrau, sie bist den ersten Mann. Es dauerte nicht lange und gab den ersten Werwolfmann. Nun, sie bissen auch noch andere Menschen. Deshalb fangen nun an, darüber nachzudenken. Richtig, die Erde wurde zur Höhle. Alle Menschen wurden zu Werwölfen, das war böse. Yeah, es übernahm die Macht. Und alles hier hatte eine Frau vollbracht. Nun sag mir nicht, dass die Frauen nicht viel schaffen. Sie sind gleich dem Mann und auch sie können die Welt verlassen. Sei es mit alles, was sie haben, hochzukommen. Oder mit einer Armee den Bundestag zerbomben. Glaub mir, auch Frauen werden zu Furien. Frauen fackeln in Syrien. Ich fühle mich dir so nah. Mein Herz, das wird ganz warm. Unglaublich mysteriös, meine Seele wird entblößt. Ich spüre, wie es wirkt, und du hast mich besetzt. Verwandelt mit Magie, sodass ich mich verlieb. Ich fühle mich dir so nah, mein Herz, das wird ganz warm. Unglaublich mysteriös, meine Seele wird entblößt. Ich spüre, wie es wirkt, und du hast mich besetzt. Verwandelt mit Magie, sodass ich mich verlieb.